يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون O Kinder Adams, wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt, die eure Blöße verbirgt und Gefieder, aber die Kleidung der Gottesfurcht, die ist besser. Das ist eines von Allahs Zeichen, auf das sie bedenken mögen. O Kinder Adams, der Satan soll euch ja nicht der Versuchung aussetzen, wie er eure Stammeltern aus dem Paradiesgarten vertrieben hat. Indem er ihnen ihre Kleidung wegnahm, um ihnen ihre Blöße zu zeigen. Gewiss, er sieht euch, er und sein Stamm, von wo ihr sie nicht seht. Gewiss, wir haben die Satane zu Schutzherren für diejenigen gemacht, die nicht glauben. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون Und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, sagen sie, wir haben unsere Väter darin vorgefunden und Allah hat es uns geboten. Sag, Allah gebietet nicht Schändliches. Wollt ihr denn über Allah sagen, was ihr nicht wisst? Sag, mein Herr hat Gerechtigkeit geboten und ihr sollt euer Gesicht bei jeder Gebetsstätte aufrichten und ihn anrufen. Wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sein sollt. So wie er euch anfangs gebracht hat, werdet ihr zurückkehren. Einen Teil hat er recht geleitet, an einem anderen Teil aber hat sich das Irregehen bewahrheitet, denn sie haben sich die Satane anstatt Allahs zu Schutzherren genommen und meinen, sie seien recht geleitet. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة O Kinder Adams, legt euren Schmuck bei jeder Gebetsstätte an und esst und trinkt, aber seid nicht maßlos. Allah liebt nicht die Maßlosen. Sag, wer hat den Schmuck Allahs verboten, den er für seine Diener hervorgebracht hat? Und auch die guten Dinge aus der Versorgung Allahs, sag, sie sind im diesseitigen Leben für diejenigen bestimmt, die glauben, und am Tag der Auferstehung ihnen vorbehalten. So legen wir die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sag, mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist, und auch die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht, und dass ihr Allah etwas beigesellt, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat, und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist, und wenn nun ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch sie vorverlegen. Ja, Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. O Kinder Adams, wenn immer Gesandte von euch selbst zu euch kommen, die euch meine Zeichen berichten, wer dann gottesfürchtig ist und Besserung bringt, über die soll keine Furcht kommen. Noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber hochmütig verhalten, das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder seine Zeichen für Lüge erklärt? Jene wird ihr Anteil vom Buch erreichen, bis das, wenn unsere Gesandten dann zu ihnen kommen, um sie abzuberufen, sie sagen, wo ist das, was ihr außer Allah anzurufen pflegtet? Sie werden sagen, sie sind uns entschwunden. Und sie zeugen gegen sich selbst, dass sie ungläubig waren. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الله sagt, tretet ein unter Gemeinschaften von den Dschinn und den Menschen, die schon vor euch dahingegangen sind, ins Höllenfeuer. Jedes Mal, wenn eine Gemeinschaft eintritt, verflucht sie die vorhergehende. Wenn sie dann alle darin eingeholt werden, sagt die letzte von ihnen in Bezug auf die erste, unser Herr, diese da haben uns in die Irre geführt. So gib ihnen eine mehrfache Strafe vom Höllenfeuer. Er sagt, jeder bekommt das Mehrfache, aber ihr wisst es nicht. Und die erste von ihnen sagt zu der letzten, ihr habt doch keinen Vorzug gegenüber uns, so kostet die Strafe für das, was ihr verdient habt. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Gewiss, denjenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber hochmütig verhalten, werden die Tore des Himmels nicht geöffnet und sie werden nicht in den Paradiesgarten eingehen, bis ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. So vergelten wir den Übeltätern. Für sie wird die Hölle eine Lagerstatt sein. Und über ihnen werden Decken aus Höllenfeuer sein. So vergelten wir den Ungerechten. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Jene sind Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Und wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist. Und unter ihnen strömen Flüsse. Und sie sagen, alles Lob gehört Allah, der uns hierher geleitet hat. Wir hätten unmöglich die Rechtleitung gefunden, wenn uns Allah nicht recht geleitet hätte. Die Gesandten unseres Herrn sind wirklich mit der Wahrheit gekommen, und es wird ihnen zugerufen, siehe, das ist der Paradiesgarten. Er ist euch zum Erbe gegeben worden für das, was ihr zu tun pflegtet. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Die Insassen des Paradiesgartens rufen den Insassen des Höllenfeuers zu, wir haben gefunden, dass das, was uns unser Herr versprochen hat, wahr ist. Habt auch ihr gefunden, dass das, was euer Herr versprochen hat, wahr ist? Sie sagen ja, und dann ruft ein Rufer unter ihnen aus, Allahs Fluch kommt über die Ungerechten, die von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen, und die das Jenseits verleugnen, und zwischen ihnen ist ein Vorhang, und auf den Höhen sind Männer, die jeden an seinem Merkmal erkennen. Sie rufen den Insassen des Paradiesgartens zu, Friede sei auf euch. Sie sind aber in ihn nicht eingetreten, und sie begehren es doch. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Und wenn ihre Blicke den Insassen des Höllenfeuers zugewendet werden, sagen sie, unser Herr, lasse uns nicht mit dem ungerechten Volk sein. Und die Leute der Höhen rufen Männern, die sie an ihren Merkmalen erkennen, zu. Sie sagen, es hat euch eure Ansammlung und dass ihr euch hochmütig zu verhalten pflegtet, nicht genützt. Sind das diejenigen, von denen ihr geschworen habt, Allah werde ihnen keine Barmherzigkeit erweisen? Geht in den Paradiesgarten ein. Über euch soll keine Furcht kommen, noch sollt ihr traurig sein. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Und die Insassen des Höllenfeuers rufen den Insassen des Paradiesgartens zu, schüttet auf uns etwas Wasser aus oder etwas von dem, womit Allah euch versorgt hat. Sie sagen, gewiss, Allah hat beides für die Ungläubigen verboten, die ihre Religion zum Gegenstand der Zerstreuung und des Spiels genommen haben und die das diesseitige Leben getäuscht hat. Heute werden wir sie vergessen, so wie sie die Begegnung mit diesem ihrem Tag vergaßen und wie sie unsere Zeichen zu verleugnen pflegten. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Wir haben ihnen ja ein Buch gebracht, das wir mit Wissen ausführlich dargelegt haben, als Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Erwarten sie etwas anderes als seine Deutung? An dem Tag, da seine Deutung eintrifft, werden diejenigen, die es zuvor vergessen haben, sagen, die Gesandten unseres Herrn sind wirklich mit der Wahrheit gekommen. Haben wir denn Fürsprecher, die für uns Fürsprache einlegen? Oder können wir zurückgebracht werden, dass wir anders handeln, als wir zu handeln pflegten? Sie haben wirklich ihre Seelen verloren, und ihnen ist entschwunden, was sie zu ersinnen pflegten. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er schuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne, durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segensreich ist Allah. der Herr der Weltenbewohner. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wad'uuhu khawfan wa tama'an, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ruft euren Herrn in Unterwürfigkeit flehend und im Verborgenen an. Gewiss, er liebt nicht die Übertreter und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist, und ruft ihn in Furcht und Begehren an. Gewiss, die Barmherzigkeit Allahs ist den Gutestuenden nahe. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Und er ist es, der die Winde als Frohboten seiner Barmherzigkeit voraussendet, bis das, wenn sie dann schwere Wolken herbeitragen, wir sie zu einem toten Land treiben, dadurch Wasser hinabsenden und dann dadurch alle Früchte hervorbringen. Ebenso bringen wir dereinst die Toten hervor, auf das ihr bedenken möget. Und aus dem guten Land kommt sein Pflanzenwuchs mit Allahs Erlaubnis hervor. Aus dem schlechten Land jedoch kommt nur Kümmerliches hervor. So legen wir die Zeichen verschiedenartig dar für Leute, die dankbar sind. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Wir sandten doch bereits Noah zu seinem Volk. Und da sagte er: O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Die führende Schar aus seinem Volk sagte: Wir sehen dich wahrlich in deutlichem Irrtum. Er sagte: O mein Volk, bei mir befindet sich kein Irrtum, sondern ich bin ein Gesandter vom Herrn der Weltenbewohner. Ich übermittle euch die Botschaften meines Herrn und rate euch gut. Und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Wundert ihr euch etwa darüber, dass eine Erinnerung von eurem Herrn zu euch gekommen ist, durch einen Mann von euch, damit er euch warne und damit ihr gottesfürchtig werdet, auf dass ihr Erbarmen finden möget? Sie aber bezichtigten ihn der Lüge. Da retteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren im Schiff, und ließen diejenigen ertrinken, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. Sie waren gewiss blinde Leute. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين Und wir sandten zu Ad ihren Bruder Hud. Er sagte, O mein Volk, dient Allah. Keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte, Wir sehen dich wahrlich in Torheit befangen, und wir meinen wahrlich, dass du zu den Lügnern gehörst. Er sagte, O mein Volk, bei mir befindet sich keine Torheit, sondern ich bin ein Gesandter vom Herrn der Weltenbewohner. Ich übermittle euch die Botschaften meines Herrn, und ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Ratgeber. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Wundert ihr euch etwa darüber, dass eine Erinnerung von eurem Herrn zu euch gekommen ist, durch einen Mann von euch, damit er euch warne? Gedenkt, als er euch zu Nachfolger nach dem Volk Noahs machte und euch ein Übermaß an körperlichen Vorzügen gab. Gedenkt also der Wohltaten Allahs, auf dass es euch wohlergehen möge. Sie sagten, Bist du zu uns gekommen, damit wir Allah allein dienen und das verlassen, dem unsere Väter immer gedient haben? Bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehören solltest. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين Er sagte, Gräuel und Zorn von eurem Herrn überfallen euch nunmehr. Wollt ihr denn mit mir über Namen streiten, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah aber keine Ermächtigung offenbart hat? So wartet ab, ich gehöre mit euch zu den Abwartenden. Da retteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren, durch Barmherzigkeit von uns. Aber wir schnitten die Rückkehr derer, die unsere Zeichen für Lüge erklärten, ab. Und sie waren nicht gläubig. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Und wir sandten zu Samud ihren Bruder Salih. Er sagte, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. Dies ist die Kamelstute Allahs, euch zum Zeichen. So lasst sie auf Allahs Erde fressen und fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch schmerzhafte Strafe. Und gedenkt, als er euch zu Nachfolgern nach den Art machte und euch auf der Erde Stätten zuwies, so dass ihr euch in ihrem Flachland Schlösser nahmt und die Berge zu Häusern aushautet. Gedenkt also der Wohltaten Allahs und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt aus seinem Volk, sagte zu denjenigen, die unterdrückt waren, und zwar zu denen von ihnen, die gläubig waren: Wisst ihr sicher, dass Salih von seinem Herrn gesandt ist? Sie sagten: Wir glauben gewiss an das, womit er gesandt worden ist. Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, sagten: Wir verleugnen ja das, woran ihr glaubt. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Dann schnitten sie der Kamelstute die Sehnen durch und lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn auf. Und sie sagten: O Salih, bringe uns doch her, was du uns angedroht hast, wenn du zu den Gesandten gehörst. Da ergriff sie das Zittern, und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da. So kehrte er sich von ihnen ab und sagte: O mein Volk, ich habe euch doch die Botschaft meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten, aber ihr liebt nicht die guten Ratgeber. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Und wir sandten Lot, als er zu seinem Volk sagte: Wollt ihr denn das Abscheuliche begehen, wie es vor euch niemand von den Weltenbewohnern begangen hat? Ihr lasst euch doch wahrlich in Begierde mit den Männern ein, anstatt mit den Frauen. Aber nein, ihr seid maßlose Leute. Die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: Vertreibt sie aus eurer Stadt. Das sind Menschen, die sich reinhalten. Da retteten wir ihn und seine Angehörigen, außer seiner Frau. Sie gehörte zu denjenigen, die zurückblieben. Und wir ließen einen Regen auf sie niedergehen. So schau, wie das Ende der Übeltäter war. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Und wir sandten zu Medien ihren Bruder Schuaib. Er sagte: O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. So gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Das ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Und lauert nicht auf jedem Weg, in dem ihr droht und von Allahs Weg denjenigen abhaltet, der an ihn glaubt. Und danach trachtet, ihn krumm zu machen. Und gedenkt der Zeit, als ihr nur wenige wart und er euch dann zu vielen machte. Und schaut, wie das Ende der Unheilstifter war. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Und wenn ein Teil von euch das glauben sollte, womit ich gesandt worden bin, ein anderer Teil aber nicht glauben sollte, so geduldet euch, bis Allah zwischen uns richtet. Er ist der Beste derer, die richten. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt aus seinem Volk, sagte: Wir werden dich, O Schuaib, und diejenigen, die mit dir glauben, ganz gewiss aus unserer Stadt vertreiben, oder aber ihr kehrt zu unserem Glaubensbekenntnis zurück. Er sagte: Was denn, auch wenn es uns zuwider ist? Wir würden ja gegen Allah eine Lüge ersinnen, wenn wir zu eurem Glaubensbekenntnis zurückkehrten, nachdem Allah uns vor ihr errettet hat. Es steht uns nicht zu, zu ihr zurückzukehren, außer dass Allah, unser Herr, es wollte. Unser Herr umfasst alles mit seinem Wissen. Auf Allah verlassen wir uns. Unser Herr entscheidet zwischen uns und unserem Volk der Wahrheit entsprechend. Du bist ja der beste Entscheider. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Aber die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte: Wenn ihr Schuaib folgt, dann werdet ihr fürwahr Verlierer sein. Da ergriff sie das Zittern, und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da. Diejenigen, die Schuaib der Lüge bezichtigen, waren, als hätten sie überhaupt nicht darin gewohnt. Diejenigen, die Schuaib der Lüge bezichtigten, waren nun selbst die Verlierer. So kehrte er sich von ihnen ab und sagte: O mein Volk, ich habe euch doch die Botschaften meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten. Wie sollte ich betrübt sein über ungläubige Leute? وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون

قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين Er sagte, wenn du mit einem Zeichen gekommen bist, dann bringe es her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er warf seinen Stock hin, und sogleich war er eine deutliche Schlange. Und er zog seine Hand heraus, da war sie weiß für die Betrachter. Die führende Schar aus dem Volk Pharaos sagte, dieser ist fürwahr ein kenntnisreicher Zauberer, der euch aus eurem Land vertreiben will. Was befiehlt ihr nun? Sie sagten, stelle ihn und seinen Bruder zurück und sende in die Städte Boten, die die Leute versammeln, damit sie dir jeden kenntnisreichen Zauberer herbeibringen. Und die Zauberer kamen zu Pharao. Sie sagten, wir bekommen doch sicher Lohn, wenn wir es sind, die siegen. قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم Er sagte, ja, und ihr werdet fürwahr zu den Nahegestellten gehören. Sie sagten, O Moses, entweder wirfst du oder wir sind es, die zuerst werfen. Er sagte, werft ihr zuerst. Als sie nun warfen, bezauberten sie die Augen der Menschen und flößten ihnen Furcht ein, und sie brachten einen gewaltigen Zauber vor. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين Und wir gaben Moses ein, wirf deinen Stock hin. Da verschlang er sogleich, was sie vortäuschten. So bestätigte sich die Wahrheit, und zunichte wurde das, was sie taten. Sie wurden dort besiegt und kehrten gering geachtet zurück. Und die Zauberer warfen sich ehrerbietig nieder. Sie sagten, wir glauben an den Herrn der Weltenbewohner, den Herrn von Moses und Aaron. Pharao sagte, ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube? Das sind wahrlich Ränke, die ihr in der Stadt geschmiedet habt, um ihre Bewohner daraus zu vertreiben. Aber ihr werdet es noch erfahren. Ich werde ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch hierauf ganz gewiss allesamt kreuzigen lassen. Sie sagten, wir werden gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Du grollst uns ja nur darum, dass wir an die Zeichen unseres Herrn glaubten, als sie zu uns kamen. Unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit und berufe uns ab als dir Ergebene. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين Die führende Schar aus dem Volk Pharaos sagte, Willst du zulassen, dass Moses und sein Volk auf der Erde Unheil stiften und dass er dich und deine Götter verlässt? Er sagte, Wir werden ihre Söhne allesamt töten und nur ihre Frauen am Leben lassen. Wir sind ja Bezwinger über sie. Moses sagte zu seinem Volk, Sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft. Gewiss, die Erde gehört Allah. Er gibt sie zum Erbe, wem von seinen Dienern er will. Und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون Sie sagten, uns ist Leid zugefügt worden, bevor du zu uns kamst und nachdem du zu uns gekommen bist. Er sagte, Vielleicht wird euer Herr euren Feind vernichten und euch zu Nachfolgern auf der Erde machen und dann schauen, wie ihr handelt. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون Und wir ergriffen ja schon die Leute Pharaos mit Dürrejahren und Mangel an Früchten, auf das sie bedenken mögen. Aber wenn dann etwas Gutes zu ihnen kam, sagten sie, dies gehört uns. Und wenn sie etwas Böses trafen, sahen sie ein böses Vorzeichen in Moses und denjenigen, die mit ihm waren. Aber ihr Vorzeichen ist sicherlich bei Allah. Jedoch wissen die meisten von ihnen nicht. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل Und sie sagten, welches Zeichen du uns auch vorbringen magst, um uns damit zu bezaubern, so werden wir dir nicht glauben. Da sandten wir über sie die Überschwemmung, die Heuschrecken, die Zecken, die Frösche und das Blut, als einzeln vorgebrachte Zeichen. Aber sie verhielten sich hochmütig und waren ein Volk von Übeltätern. Als nun die unheilvolle Strafe sie überfiel, sagten sie, O Moses, rufe für uns deinen Herrn an, aufgrund seines Bundes mit dir. Wenn du die unheilvolle Strafe hinwegnimmst, werden wir dir ganz gewiss glauben und die Kinder Israels ganz gewiss mit dir wegschicken. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Als wir dann die unheilvolle Strafe von ihnen hinwegnahmen, auf eine Frist, die sie erreichen sollten, brachen sie sogleich ihr Wort. Da übten wir an ihnen Vergeltung und ließen sie im großen Gewässer ertrinken, dafür, dass sie unsere Zeichen für Lüge erklärten und ihnen gegenüber unachtsam waren. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Und wir gaben dem Volk, das unterdrückt worden war, zum Erbe die östlichen und die westlichen Gegenden des Landes, das wir gesegnet haben. Und das schönste Wort deines Herrn erfüllte sich an den Kindern Israels dafür, dass sie standhaft waren. Und wir zerstörten, was Pharao und sein Volk zu machen und was sie zu errichten pflegten. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Sie kamen zu Leuten, die sich zur Andacht an ihren Götzen zurückzogen. Sie sagten: O Moses, mache uns einen Gott, so wie sie Götter haben. Er sagte: Ihr seid ja Leute, die töricht sind. Gewiss, was diese da betreiben, wird zerstört und zunichte wird, was sie zu tun pflegten. Er sagte: Sollte ich für euch einen anderen Gott begehren als Allah, wo er euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt hat? وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Und gedenkt, als wir euch vor den Leuten Pharaos retteten, als sie euch eine böse Qual auferlegten, indem sie eure Söhne allesamt töteten und nur eure Frauen am Leben ließen. Darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Und wir gaben Moses eine Verabredung auf 30 Nächte und machten sie mit weiteren 10 voll. So vervollständigte sich die festgesetzte Zahl seines Herrn auf 40 Nächte. Und Moses sagte zu seinem Bruder Aaron: Nimm meine Stelle bei meinem Volk ein, sorge für Ordnung und folge nicht dem Weg der Unheilstifter. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Als nun Moses zu unserer festgesetzten Zeit kam und sein Herr zu ihm sprach, sagte er: Mein Herr, zeige dich mir, dass ich dich anschaue. Er sagte: Du wirst mich nicht sehen, aber schau den Berg an. Wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen. Als nun sein Herr dem Berg offenbar erschien, ließ er ihn in sich zusammensinken und Moses fiel bewusstlos nieder. Als er dann wieder zu sich kam, sagte er: Preis sei dir, ich wende mich in Reue dir zu und ich bin der Erste der Gläubigen. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Er sagte: O Moses, ich habe dich durch meine Botschaften und mein Gespräch mit dir vor den Menschen auserwählt. So nimm, was ich dir gegeben habe, und gehöre zu den Dankbaren. Und wir schrieben ihm auf den Tafeln von allem eine Ermahnung und eine ausführliche Darlegung von allem. So halte sie fest und befiehl deinem Volk, sich an das Schönste in ihnen zu halten. Ich werde euch die Wohnstätte der Frevler zeigen. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Ich werde von meinen Zeichen diejenigen abwenden, die auf der Erde ohne Recht hochmütig sind. Wenn sie auch jedes Zeichen sehen, glauben sie nicht daran. Und wenn sie den Weg der Besonnenheit sehen, nehmen sie ihn sich nicht zum Weg. Wenn sie aber den Weg der Verirrung sehen, nehmen sie ihn sich zum Weg. Dies, weil sie unsere Zeichen für Lüge erklären und ihnen gegenüber unachtsam sind. Diejenigen, die unsere Zeichen und die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklären, deren Werke werden hinfällig. Wird ihnen denn etwas anderes vergolten als das, was sie zu tun pflegten? واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Und das Volk Moses nahm sich, nachdem er weggegangen war, aus ihren Schmucksachen verfertigt ein körperhaftes Kalb, das blökte. Sahen sie denn nicht, dass es nicht zu ihnen spricht und sie nicht den rechten Weg leitet? Sie nahmen es sich als Götzen und waren ungerecht. Und als sich bei ihnen die Reue einstellte und sie sahen, dass sie bereits irregegangen waren, sagten sie: Wenn sich unser Herr nicht unser erbarmt und uns vergibt, werden wir ganz gewiss zu den Verlierern gehören. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Als Moses zu seinem Volk zornig und bekümmert zurückkam, sagte er: Wie schlimm ist das, was ihr nach mir an meiner Stelle begangen habt? Wollt ihr den Befehl eures Herrn beschleunigen? Er warf die Tafeln hin und ergriff seinen Bruder beim Kopf, indem er ihn an sich zog. Dieser sagte: Sohn meiner Mutter,

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Oder auch nicht sagt, unsere Väter gesellten doch zuvor Allah Teilhaber zu, und wir sind nur eine Nachkommenschaft nach ihnen. Willst du uns vernichten für das, was diejenigen getan haben, die Nichtiges tun? So legen wir die Zeichen ausführlich dar, auf dass sie umkehren mögen. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Und verließ ihnen die Kunde von dem, dem wir unsere Zeichen gaben, und der sich dann ihrer entledigte. Da verfolgte ihn der Satan, und so wurde er einer der Verehrten. Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn durch sie fürwahr erhöht. Aber er neigte zur Erde hin und folgte seiner Neigung. So ist sein Gleichnis das eines Hundes. Wenn du auf ihn losgehst, hechelt er. Lässt du ihn in Ruhe, hechelt er auch. So ist das Gleichnis der Leute, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. Berichte die Geschichte, auf dass sie nachdenken mögen. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Wie böse ist das Gleichnis der Leute, die unsere Zeichen für Lüge erklärten und sich selbst Unrecht zu tun pflegten. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit recht geleitet. Wen er aber in die Irre gehen lässt, das sind die Verlierer. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Wir haben ja schon viele von den Dschinn und den Menschen für die Hölle erschaffen. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Jene sind wie das Vieh. Aber nein, sie irren noch weiter ab. Jene sind überhaupt die Unachtsamen. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Allahs sind die schönsten Namen. So ruft ihn damit an und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen. Ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Und unter denjenigen, die wir erschaffen haben, gibt es eine Gemeinschaft, die mit der Wahrheit recht leitet und nach ihr gerecht handelt. Diejenigen aber, die unsere Zeichen für Lüge erklären, werden wir stufenweise dem Verderben näher bringen, von wo sie nicht wissen, und ich gewähre ihnen Aufschub. Gewiss, meine List ist fest. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

Sie preisen ihn und werfen sich vor ihm nieder.